Uli wollte ja auch im Laufe des Abends, des Nachmittags irgendwann mal was so zu Trauspringen erzählen, was es denn da so an Unterschieden, Parallelen vielleicht gibt, also da so eine gewisse Abgrenzung vornehmen, und wir hatten überlegt, dass man das jetzt vielleicht auch mal dann bald anschließen könnte, weil das eigentlich momentan so thematisch ganz gut passte von den Themen, die da Fragen, die da teilweise schon aufkamen. Willst du das machen, Uli? Ja, das Problem ist ja, ich habe, also ich kann da gar nicht so viel sagen, was die Abgrenzung und die Vergleiche da angeht, weil das doch ein ganz anderer Bereich ist und auf einer ganz schlichten Ebene auch. Es ist ja wesentlich pragmatisch, ja, und es ist auch fast theorielos, was die machen. Das ist, also da sind gute Leute teilweise, ist ja nett, und die haben auch, sagen wir mal, ein paar Sachen, wo sie ausgestiegen sind aus der knallharten Geldlogik sozusagen, aber haben das Geld natürlich nicht wirklich abgeschafft. Also die Punkteverwaltung da, die ist ja in den meisten Tauschringen mindestens so rigide wie die Sache mit dem Geld. Ne? Also insofern habe ich da jetzt gar nicht so viel gefunden, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe so eine Präsentation, aber wir wollen ja nicht extra wieder reingehen und sowas. Da habe ich so ein paar Sachen zu Tauschringzeitschriften und so weiter, was die so schreiben, wie die sich selber sehen. Weißt du, solche Sachen habe ich nur, aber ich kann jetzt gar nicht mal das mit deinem Ding vergleichen. Weil auch diese, das fällt mir selber auch schwer, diese genau ausgearbeitete Möglichkeit, die du da machst, die ist mir auch zu, da muss ich mich unheimlich konzentrieren, ich kann es mir so genau nicht vorstellen. Und kommt auch nicht genau auf den Begriff, ja, was wirklich da, also wenn ich es jetzt nicht in deinen Worten, in deiner Konstruktion sehe, wie ich das so richtig verstehen kann. Also richtig lebendig ist man nicht, wie zum Beispiel eben, wie kann dieses sich orientieren an den Informationen da stattfinden, ist mir richtig unklar irgendwie noch. Und ich habe eigentlich für mich, jetzt wenn ich das noch eben sagen darf, eigentlich nur noch zwei Sachen. Ich gucke immer, ob diese beiden Hauptpunkte, nämlich der Zwang zum Arbeiten als Behauptung des Kapitalismus, natürlich eine auf der realen Situation beruhende Einstellung, und dann eben der Zwang, Konsumbescheidenheit zu üben, ne, dass das einem beides eben sozusagen erzwungen werden muss, dass Menschen sonst nicht arbeiten und sonst auch nicht auf Konsum verzichten und die Wirtschaft nie gegen diese unersättlichen Bedürfnisse ankämpfen kann. Also diese Grundposition des Liberalismus, da wo die sozusagen ein Stück weit abgelöst werden oder zumindest praktisch kritisiert und nicht mehr ernst genommen werden, da finde ich, in die Richtung könnte man gehen. Also so, ich gehe nur noch so, ich habe das von Thomas am Rande mitgekriegt, ich gehe auch mehr danach, in welche Richtung könnte es gehen und nicht mehr so, was könnte dabei rauskommen. So. Deswegen kann ich das jetzt schlecht sozusagen gegenüberstellen. Und die Tauschringe sind so vielfältig, das habe ich auch nochmal bemerkt. Es gibt kaum zwei, die wirklich völlig gleich sind. Bis auf jetzt das Regio-Geld, was versucht hat, das zu vereinheitlichen, was aber auch nicht so richtig klappt. Also ich wollte da sagen, ist nicht allzu viel zu erwarten. Ich würde eher sagen, Friederike, die ja wirklich in so einem Projekt lebt, wo die für sich das Geld abgeschafft haben, könnte mal einfach erzählen, was sie da so machen. Ich meine, ich könnte das vielleicht ergänzen, ob es bei Tauschringen auch so ist, soweit ich das weiß, aber ich weiß nicht, ob es ein eigenes Thema sich lohnt. Achso, nee, du warst schon. Achso, wer moderiert das? Wo muss man sich melden? Stefan. Ja, jetzt ist noch nicht ganz klar, wie wir jetzt weitermachen. Ob wir jetzt einfach weiter diskutieren oder ob wir Ulis Vorschlag aufgreifen, jetzt aus Projekten zu berichten, oder ist mir nicht ganz klar. Also dieser Punkt, das mit zu überlegen, inwiefern in dem System noch Geldlogik drin ist, war ja auch auf unserem Zettel, und mir geht das gerade ein bisschen zu schnell. Also, Geld hat ja die Tauschfunktion, die schon mehrfach hier gelobt worden ist, und dann natürlich auch die Wertindikator. Ja, also Zinsen kam vorhin nochmal sozusagen, das wäre das Entscheidende, da gibt es ja auch viel Theorie zu, das fällt natürlich weg. Dann, was ich wichtig finde, ist eben, dass Ausbeutung wegfällt, also ich kann mir nicht fremde Arbeit aneignen, also das ist ja das, was Kapitalismus ausmacht, aber das wäre ja tatsächlich in Tauschringen auch so, und trotzdem gibt es ja von der Wertkritik der kritischen Seite eben schon die Kritik, dass das, was Marx am Anfang des Kapitals mit seinem Fetischismus-Kapitel beschreibt, eben noch da ist. Also, dass ich eben nicht irgendwas mache, weil ich mich oder dich oder die Gemeinschaft erfreuen will, sondern weil ich es eben verwerten kann, weil ich es zu irgendwelchen abstrakten Einheiten ummünzen kann, die mir mein Leben ermöglichen. Und da hängt ja wahnsinnig viel dran, was das mit Menschen macht. Also, dass ich erst diese Fähigkeiten in diese abstrakte Einheit verwandeln muss, damit sie überhaupt anerkannt werden und ich es nicht im direkten, in der direkten Begegnung machen kann. Und das sehe ich halt bei dir auch. Also da denke ich, insofern ist halt diese abstrakte Stunde, nicht die 0,5 und nicht die beim Müll oder Computer, ich bringe es immer durcheinander, und nicht die 2,0 die andere, sondern diese abstrakte, die 1,0 ist der abstrakte Wert. Und sozusagen alle Kritik, alle wertkritische Anmerkung an Tauschringe wäre für mich die Frage, ob das nicht auch Papierproduktion dann auch rangehört. Ich schließe mich da an. Ich habe vorhin in der Mittagspause mal das Buch ein bisschen überflogen, auch so ein Kapitel eher so am Schluss, wo es darum geht, wie regelt man das auf, untereinander Aufwände und so. Und da hat man versucht, überall da, wo Aufwand steht, das Wort Geld einzusetzen. Und ich kann sagen, in 60-70% aller Fälle hat es plötzlich gestimmt. Anstatt Aufwand habe ich Geld gelesen und es hat in sich gestimmt. Ja, das ist wieder der zu der Sache des der Logik des Rechnens, wie Uli das dann teilweise nennt. Also die ist natürlich hier noch drin. Also ich sehe halt immer beides, dass man dann einige Sachen hat und ich werde morgen auch geben, darüber sprechen, dass es vielleicht eine ganze Menge gibt, wo man diese Logik des Rechnens, dass man sagt, ich will aber eigentlich nichts machen, wenn es mir nicht selber irgendwie nutzt, dass man die tatsächlich nicht mehr braucht, weil eben die Leute es einfach machen, weil sie das gerne machen, wie das bei Freisoftware zum Beispiel der Fall ist. Nur zu sagen, überall da, wo man Arbeit aufteilt, das ist da nicht schon Geldlogik, das ist mir zu simplizistisch. Also das vergisst ja auch den Punkt, dann ist die WG, die irgendwie einen Putzplan macht, dass irgendwie jeder sich mal beteiligen, nicht einige sich von den anderen bedienen lassen, die ist dann im Grunde ein protokapitalistisches System. Das sehe ich halt nicht so. Also auch, und auch dann, wenn man dann sagt, oder eben dieses Essen von Freunden, wo jeder was beiträgt. Und was ich ja mache, ist eigentlich dieses Modell des Aufteilens zu verfeinern, dass ich sage, ja okay, wenn dann von den Freunden einer einen Sonderwunsch hat, dann sagen die anderen, haben wir aber eigentlich keine Lust drauf, nee, lassen wir mal. Und dann sagt er, na gut, dann mache ich aber auch mehr damit, wenn ihr das da machen würdet, dann schadet es euch doch nichts, dann werden wir es auch machen. Dann sagen die anderen vielleicht, ja gut, wenn das so ist. Also es ist immer noch die Logik des Aufteilens. Es ist nicht diese, also die Flatrate gibt es natürlich zusätzlich noch auch. Also das wäre ein weiterer Punkt, dass in vielen Fällen ist ja gar nicht, diese Kopplung gar nicht gibt, nur eben in dem Sinn wie bei dem Essen, dass du zwar was tun sollst, was den anderen nutzt, aber da nicht weiter genau aufgeteilt wird. Also ich sehe da so einen fließenden Übergang. Und Geldlogik ist, also für Geldlogik gehört aus meiner Sicht schon dazu, dass es diese Privatproduzenten sind, wo jeder erstmal nur an sich selber denkt und denkt, möglichst, also dass er halt Produkte hat, die er möglichst gut absetzen kann. Und das scheint mir zum Beispiel bei Tauschringen im Grunde noch so zu sein. Also Tauschringe versuchen so eine Art, habe ich das Gefühl, so eine Art kapitalistische Produktion, wo jeder irgendwie, also wenn da einer reinkommt, dann muss er erstmal was anzubieten haben, was die anderen nachfragen wollen. Denn bei mir ja von der Grundidee ist, dass man sagt, wir nehmen uns gegenseitig die Arbeit ab. Das heißt, wenn jemand sagt, ich will hier mitmachen, ich möchte auch was von den Gütern haben, dann sagen die anderen erstmal, okay, dann ist aber mehr zu tun für uns, dann trage bitte auch was bei. Und das ist zu tun, du kannst dir aussuchen, was. Also in gewisser Weise konfiguriert sich das System dann immer um. Es ist nicht so, dass der Einzelne jetzt sich erstmal als Privatproduzent verwehren müsste und was privat produzieren muss, was dann auf dem Markt abgesetzt wird. Das scheint mir so von der Logik ein wesentlicher Unterschied zu sein. Es scheint mir auch eine Vorbedingung zu sein, dass dieser Aspekt des Rechnens dann mit der Zeit wichtiger, immer unwichtiger werden kann, wenn halt. Also ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich ein Großteil der Aufgaben dann irgendwann sich von allein verteilt, weil irgendwie jeder, also wie hier auch irgendwie, wo man jetzt nicht groß einen Plan machen muss, wer was macht, sondern alle beteiligen sich irgendwie auf die eine oder andere Weise und das funktioniert auch spontan. Aber ich glaube, das ist für einen Großteil der Güter, vielleicht sogar für alles, was man im Alltagsleben braucht, da werde ich morgen drüber reden, von vornherein so geht. Also Frage ist dann eher, was ist, wenn irgendwie Sonderwünsche sind, wenn jetzt aber jemand ein riesengroßes Haus haben will. Kriegt er das dann auch einfach so von den anderen gebaut oder muss er dann halt, kriegt er es gar nicht, was aus meiner Sicht auch schade wäre, oder macht man dann halt so eine Logik, dass man sagt, okay, ich will zwar mehr, ich gebe euch aber mehr und dann sollte es doch okay sein. Ich habe jetzt Benni und Volker drauf. Wollt ihr vorhin? Ja, ich könnte noch was sagen, und zwar passt es eigentlich nicht mehr so ganz, passt es mehr auf die Diskussion von vorhin. Ich versuche es mal so ein bisschen zu verbinden. Also ich kenne ja auch diese Tauschring-Debatte und ich meine, dass es unterschiedlich ist von Tauschring zu Tauschring, also was auch Uli schon sagte. Also vom Essener Tauschring kenne ich so, dass es also auch erwünscht ist, direkt mal Schulden zu machen. Einfach weil dadurch der Austausch, und die sehen also Austausch auch im Gegensatz zu geldbesetztem Handel, erstmal in Schwung kommt. Ja, während die Mönchengladbacher wirklich diese rigide Funktion haben, so keiner darf wirklich zu viel Schulden machen, sonst liegt er auf unserer Tasche. So, ne? Also die Motivation ist wirklich von Tauschring zu Tauschring unterschiedlich. Bei den Mühlheimern habe ich so gemischt erlebt. Da waren so beide Stränge so drin. Das war so uneinheitlich. Ne? Also ich habe jetzt so drei Tauschringe kennengelernt. Aber ich wollte nochmal so auch darauf abzielen, wenn wir jetzt so eine Leittechnik haben, was sich ja so ein bisschen abzeichnet mit der Informationstechnik. Und die Leittechnik, die könnte ja demnächst frei sein durch die GPL. Dann finde ich, macht diese Sphärentrennung, die ich vorhin angesprochen habe, auch Sinn, weil ich sag mal, so eine Leittechnik eigentlich nicht mehr in den rein ökonomischen Bereich fällt, sondern eher in den rechtlichen Bereich. Nämlich, wer hat sozusagen eigentlich das Zugangsrecht dazu, praktisch alle möglichen Geschäfte jetzt übers Internet oder alle möglichen Austausche oder Produktionen oder auch wie immer Peer-Produktionen übers Internet abzuwickeln. Und wenn das noch gemischt ist, wenn das also rein so nach dem Freiwilligkeitsprinzip ist, dann können ja auch einige Anbieter sagen, ja, wir machen das nach wie vor proprietär, die Software, so wie Microsoft. Ne? Wenn das aber sozusagen jetzt eine getrennte Sphäre wäre, eine Rechtssphäre, wo sozusagen das Gleichheitsprinzip herrscht, dann könnte man festlegen, das ist ein Bereich, der ist so wichtig inzwischen für alle, eben dass alle Zugang zu dieser Software oder zu diesem Internet oder wie auch immer haben, das muss halt per GPL geregelt werden. Also dass man da eben niemanden mehr durch irgendwelche Beiträge ausschließen kann. Das wollte ich da. Und das ist nochmal vielleicht so ein Sinn, auch sich zu überlegen, ob man nicht den rechtlichen vom ökonomischen und den auch vom kulturellen Bereich trennt. So fällt mir gerade so ein. Stefan? Ja. Ja, ich wollte nochmal auf dieses Thema, weil du es gerade jetzt auch nochmal so stark gemacht hast, auf dieses Thema Aufteilung von Aufwand. Also ich meine, klar, also in jeder arbeitsteiligen Gesellschaft musst du natürlich die Tätigkeiten irgendwie verteilen. Das ist real, sage ich mal. Die Frage ist natürlich, wie machst du das? Und du steckst ja einen ganz bestimmten Prozess unterwegs, der eben unter Austausch wird. Ja, man könnte sich auch andere Prozesse vorstellen, die hat es historisch natürlich auch gegeben, gibt es auch immer noch, wie diese arbeitsteilige Gesellschaft organisiert wird. Das wären dann halt irgendwelche Governance-Prozesse. Ich meine, im Feudalismus gab es welche, da sind die Kinder von Schüchtern zu Schüchtern geworden oder sowas. Das ist natürlich auch in gewisser Weise eine Art und Weise, das aufzuteilen. Ne? Und Ich denke, was halt wirklich problematisch ist an dieser Organisation über den Austausch, ist, dass du damit halt eine nicht-politische Sphäre, nämlich genau diese ganze abstrakte Logik, Austauschlogik, da reinbringst, was eigentlich eine politische Sache sein sollte. Also damit, das ist ja auch ein wesentlicher Kern von der Kritik von Marx an Kapitalismus, politische Ökonomie. Kritik der politischen Ökonomie ist ja genau das ökonomische, abstrakte, Prinzipien hinter dem Rücken der Menschen politische Dinge durchsetzen. Und das sehe ich bei dir ganz genauso. Bei Marx sagt explizit, also wenn man sich auf Marx, das ist vielleicht eine lange Diskussion, die wir heute nicht unbedingt führen werden, aber können wir mal sehen. Also Marx geht ja auf Alternativen ein und Marx sagt zum Beispiel explizit im Kapital, da diskutiert er ja auch Alternativen wie diesen, was er für ein freier Mensch nennt, wo eben die Idee ist, und das ist im Grunde ganz genau, das ist auch einer, sagt er, ja, da gibt es eine Parallele eben zum Kapitalismus, dass eben quasi der Aufwand, den jemand aufbringt, so als als sein Anteil an der Verteilung gebracht wird. Also je mehr Aufwand man zum Gesamtsystem beiträgt, desto mehr Güter kann man dann konsumieren. Das sagt er, ist eine Parallele zum Kapitalismus, ist aber kein Kapitalismus mehr. Also für ihn sagt er ganz klar, der Fetisch ist hier halt nicht gegeben, weil das System ist transparent und klar durchschaubar. Alle kennen die Spielregeln, haben sie gemeinsam gemacht. Und es ist auch nicht mehr so diese externe Logik, die Geldlogik, die Logik, das aus Geldes mehr Geld machen zu müssen, die ist da halt auch nicht mehr gegeben und gar nicht mehr möglich. Also für Marx sind ja solche Sachen Alternativen zu. Ich habe entdeckt, dass Marx dasselbe geschrieben hat, wie ich, nur in kürzerer Form. Und die auch da wäre ich mal, das ist das Verband so Fetischkapitel so weiter. Bitte? Letzter Satz. Das war die Frage nach der Quelle. Also ich weiß nicht genau, aber im Fetischkapitel bei Marx, so Seite 90 ungefähr vom Kapital. Aber nur als Beispiel für eine Verteilungsweise. Genau, als Beispiel. Also wenn das ist nicht gesagt, dass es nicht auch bessere Varianten genau. gibt, aber sagen wir mal, klar, was Stefan meinte, so Feudalismus mit irgendwie Gildensystem ist natürlich eine Variante, aber halt keine bessere. Also ja, das ist ja, ist natürlich also, eine Variante. Man eine bessere, dass man eine bessere finden kann, ist ja durchaus, durchaus unbenommen. Es gibt halt auch noch so einen Punkt bei dieser Aufteilung, wenn ich mir tatsächlich real existierende Peer-Production-Projekte angucke, da gibt es das nicht. Da gibt es keine Aufteilung, sondern da organisiert sich das anders. Normalerweise eben per Freiwilligkeit. Ja? Also es gibt jemanden, der sagt, ich mache das jetzt, weil ich da Lust drauf habe. Aufteilen klingt für mich, du hast irgendwie einen Prozess, wo man sagt, okay, du machst das, du machst das, du machst das, oder wir entscheiden so rum. Ja? Das ist was in realer Peer-Production so, also aus meiner Wahrnehmung heraus, nicht stattfindet. Ja, du machst das, du machst das, du machst das, das wäre Kommandowirtschaft, sowas. Ja, da kann man sich ja auch demokratisch drauf einigen, das macht ja keinen Unterschied. Also auch das gibt es bei mir. Naja, also, aber genau, das hat er ja nicht drin. Das ist tatsächlich doch überhaupt nicht. Ja, weil du dir ja selber aussuchst, was du machen, ja, genau. was du machen willst. Aber dadurch, dass die anderen auch ihre Präferenzen haben, die musst du unter einen Hut bringen, das hatte eben Konsequenzen in meinem Fall, dass du dann entweder mehr oder weniger machen. Aber es ist tatsächlich nicht dasselbe. Also du hast gesagt, dann wäre jede WG, die einen Putzplan macht, Peer-Produktion. Ja, das funktioniert ja nicht über den Tausch, sondern das ist ein Governance-Prozess im Prinzip, ja, wo du sagst, okay, wir machen einen Putzplan, wir sagen, wir teilen das so auf. Das ist ja okay, ich habe kein Problem damit. Ja, ja. Weil das funktioniert nicht über Tausch. Ja, aber ich finde das halt auch einen ganz wichtigen Punkt, dass es nicht über Tausch funktioniert, ja, sondern über Aufteilen. Das ist ein ganz essentieller Punkt. Also das ist dann schon eine Form von Tausch, weil du musst deine Arbeitsleistung ist das Tauschelement sozusagen. Deine Quantität pro Woche sauber machen ist. Aber die wird in der WG nicht tauschen. Du kannst auch in dem Putzplan das individuell unterschiedlich festlegen. Ja. Also da bist du einfach, da hast du einfach alle Möglichkeiten, die du in einem politischen Prozess hast. Ja, die hast du nicht, wenn du auf die Stunden runtergehst. Naja, also jetzt würde ich bin auch auf der Redeliste, würde jetzt gerne ein bisschen ausführlicher nochmal auch zu dem sagen, was du gesagt hast, weil ich glaube, dass das nicht stimmt. Das ist mir zu leichtfertig zu sagen, das ist wie Wert. Weil da gibt es schon wichtige Unterschiede. Erstmal grundsätzlich stimmt es, was du gesagt hast, in jeder Gesellschaft fällt Aufwand an, der irgendwie getan werden muss. Jede arbeitsteilige Gesellschaft hat das. Und im Kapitalismus gibt es jetzt eine bestimmte Form, wie damit umgegangen wird. Der passiert nämlich über den Tausch von Produkten, die produziert werden und so weiter. Das ist allen klar. Der Vorschlag ist jetzt hier, das eben nicht über den Tausch von Produkten zu machen, sondern direkt sozusagen den Aufwand, der notwendig ist, um an die Produkte ranzukommen, die wir haben wollen, aufzuteilen. Dies jetzt aber in einer, gemäß des Vorschlags, muss ausgeglichen werden. Also er hat einen Anspruch da drin formuliert, dass ein Ausgleich stattfindet. Das heißt, dass jemand, der einen Beitrag leistet, der kann was entnehmen und jemand, der was entnehmen will, der muss einen Beitrag leisten. Es gibt also eine Kopplung zwischen Geben und Nehmen. Andernorts habe ich genau dieses Element, dass es diese Kopplung in diesem Modell gibt, kritisiert. Aber erstmal muss man, glaube ich, wirklich zur Kenntnis nehmen, das hat nichts mit Wert zu tun und es hat auch nichts mit Tausch zu tun. Es hat was mit Ausgleich und mit Kopplung von Geben und Nehmen zu tun. Aber eine Vorstellung von Gerechtigkeit. Es steckt eine Vorstellung von Gerechtigkeit und keiner soll den anderen über den Tisch ziehen da drin und so weiter. Das ist richtig. Aber trotzdem finde ich es auch theoretisch falsch, dann zu sagen, naja, das ist wie Tausch, das ist wie Wert. Weil das ist wirklich nicht das Gleiche. Ich sehe nicht den Unterschied, tut mir leid. Okay, dann müssen wir... Der Unterschied ist, dass Tausch gehört immer dazu, Produktion von Privatproduzenten. und die dann im Nachhinein sich, also die produzieren für den Tausch. Und du kannst den, also du kannst den Tausch nur verstehen mit im Zusammenhang mit dieser Produktion. Entschuldigung, ich habe mich vorgedrängt. Aber das ist so. Der Effekt, dass ich mich, also die Verwertung ist einfacher, weil ich nicht auf mich alleine gestellt bin. Das sehe ich ein sozusagen. Aber der Effekt, dass ich meine Fähigkeiten eintauschen muss dafür, dass ich was zu fressen kriege, ist doch immer noch da. Ja, das ist reicht ja notwendig. Was ist denn? Na, das muss ja ein Tausch. Das ist ein Tausch. Also, das ist eine bestimmte Art des Organisieren. Wenn, Friederike, wenn jetzt eine Situation ist, wo Geben und Nehmen nicht gekoppelt ist, alle leisten Beiträge zu dieser Gesellschaft, so wie sie Lust haben und es können, und alle nehmen Sachen, so wie sie es brauchen. Wenn es diese Kopplung nicht gäbe, dann könnte man von außen drauf gucken und sagen, sozusagen wie bei so einer Art Geschenkökonomie, da wird es nämlich auch so gemacht, ja, die schenken sich ja gegenseitig was. Du leistest ja auch einen Beitrag, also ist das wie ein Tausch. Würdest du dann auch noch sagen, dass es ein Tausch ist? Nein, dann ist es Gegenseitigkeit. Wenn es kein Unterschied wäre, müsstest du ja nicht dieses komplizierte Rechensystem einführen. Offensichtlich ist es ja ein Unterschied, sonst bräuchten wir dieses ganze Punktesystem nicht. Aber dann ist der Unterschied diese Kopplung von Geben und Nehmen. Das ist ja, der Knackpunkt. Also es geht einfach um das Schuldverhältnis. Das ist ja auch im bürgerlichen Recht so festgelegt. Also das stammt aus dem alten römischen Recht, das heißt do ut des. Ich gebe, damit du gibst. So, und solange das festgelegt ist, solange ich sozusagen nur in meiner Wohnung wohnen kann, wenn ich irgendwann mal alle 14 Tage den Rasen mähe, dann habe ich da ein Schuldverhältnis. Auch wenn es sozusagen keine direkte Geldverrechnung gibt. Und das ist wie ein Tausch. Da würde ich Friederike recht geben. Wenn ich das nicht müsste, wenn mein Rasenmähen freiwillig wäre, ich meine, ich mache es trotzdem gerne, das ist nicht der Punkt, aber letztendlich unterliege ich der Tauschlogik. Solange ich sozusagen das sozusagen zumindest als mündliche Nebenabsprache zum Mietvertrag habe, die gilt ja auch. Vor allem in einer abstrakten Tauschlogik, das ist ja nochmal der Knackpunkt. Das ist spätestens über die Verteilungspolitik, kriegst du ja eine Abstraktion da rein. Ja. Also jetzt würde ich da doch nochmal gerne... Ich würde es doch nochmal versuchen, gerne zu erklären, warum ich denke, dass es kein Tausch und kein Wert ist. Also im Kapitalismus werden Produkte privat produziert und wenn der Austausch auf dem Markt zustande kommt, also der Tausch gegen Geld, kaufen und verkaufen, ich sage das jetzt mal, als ob das so direkt getauscht wird, wird aber nicht. Also wenn der Austausch zustande kommt, erst dann wird auch die geleistete Arbeitskraft, die in den Produkten sozusagen drinsteckt, gesellschaftlich anerkannt. Und diese Anerkennung, sozusagen dieses gesellschaftliche Maß, das nennt man Wert. Das ist der Wert. Also es ist ja nicht so, dass in den Produkten etwa eine Substanz drinstecken würde, eine Menge von Arbeit oder sowas, sondern erst, wenn das gesellschaftliche Verhältnis von Produzenten und Kaufenden sozusagen hergestellt wird, sich auf dem Markt realisiert, dann kommt es sozusagen zu diesem, ja, dann realisiert sich der Wert. Und wenn das nicht tut, dann ist das Ding auch, dann verschwindet es sozusagen, ist das verschenkt und vergeudet. Jetzt sagst du, es gibt keine privaten. Lass ihn doch mal zu Ende reden. Und jetzt gibt es keine privaten Produzenten mehr. Sind die Projekte keine privaten Produzenten? Nee, die Projekte sind keine privaten Produzenten, sondern die Projekte organisieren halt ihre Ziele und einzelne Leute beteiligen sich jetzt nach ihrem Wollen an diesen Projekten und leisten einen Beitrag. Das heißt, die Produkte, die treten nicht in ein Tauschverhältnis, sondern was du jetzt Tausch nennst, bezieht sich jetzt auf die Arbeitszeit direkt. Diese Arbeitszeit direkt, wenn man das jetzt vergleichen würde mit den Produkten, die getauscht werden, würde nur dann anerkannt werden, wenn ich dir jetzt sage, ich gebe dir 5 Stunden, du gibst mir deine 5 Stunden, und damit kommt es zu einem Tausch, sozusagen zu einer gesellschaftlichen Anerkennung und dann ist der Wert realisiert. Das wäre das Äquivalent. Aber bei der Peer-Ökonomie, so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass nicht nur die Tätigkeiten, die getauscht werden, also die in so einer Art Tausch, der aus meiner Sicht gar nicht stattfindet, direkt verglichen würde, nur der wird anerkannt, sondern jegliche Bedürfnisse, die sozusagen angemeldet werden und für die es eine Befriedigung gibt, die setzen sich ins Verhältnis zueinander. Es passiert eben nicht über Produkte, sondern es werden auch alle Tätigkeiten, die jetzt zum Beispiel im Kapitalismus rausfallen, weil sie eben nicht in so einer Produktenform getauscht werden können und weil sie nicht gesellschaftlich anerkannt werden, die werden in der Peer-Ökonomie, einfach weil die Leute es wollen, gehen mit in den Aufwand mit ein. Also gerade auch Produkte, die im Kapitalismus zum Beispiel überhaupt keine Rolle spielen und zum Beispiel in dem ganzen privaten Bereich, in dem Familienbereich und so weiter abgewickelt werden. Die können in der Peer-Ökonomie einfach, weil es die Leute wollen, mit in den Aufwand eingehen und gesellschaftlich anerkannt werden. Jetzt lasse ich das mit dem Fetisch nochmal sein und gebe jetzt erstmal weiter. Das war Thomas und dann Silke, Friederike, Regina. Also ich habe das Gefühl, dass wir an dem Wesentlichen vorbeidiskutieren, weil wir immer so an dieser Formel hängen und also die abstrakt so funktionieren soll, dass dann nachher alle sich wohlfühlen und wo dann alle jetzt versuchen zu checken, naja, sind denn die Werte, die ich an eine freiheitliche Gesellschaft irgendwie stelle, werden die durch diesen Mechanismus erfüllt oder nicht? So, da habe ich das Gefühl, dass das daran hapert. Und das eigentliche Interessante, das würde man, glaube ich, schon rausfinden, wenn man so ein bisschen beleuchten würde, was ist der Unterschied zwischen Tauschring und so einer Gemeinschaft. Und ich denke, der Unterschied ist halt gerade in dem, wie sich die Gemeinschaft konstituiert und welche Kultur des Redens sie über ihre eigenen Ziele sie entwickelt. Also wenn das wirklich so ist, dass ich einfach Teil dieser Gemeinschaft bin und weiß, so ich muss meinen durchschnittlichen Subsistenz, Arbeitssoll oder so, Tausch realisieren und gucke immer auf irgendeinen Computer und sehe, ah, so viel muss ich noch arbeiten und das ist gerade frei, das fühlt sich nicht viel anders an, als wie es jetzt ist. So, aber wenn es so etwas ist, dass da eigentlich sich Leute treffen und sich irgendwie Mechanismen überlegen, wie sie halt ihre Arbeitsteilung hinkriegen, dass sie zusammen ihre Bedürfnisse befriedigen und dann auf diese Idee kommen. Und dann kann genau die gleiche Formel sich wieder richtig anfühlen. Deswegen finde ich, kann man nicht begründen, dass diese Formel richtig oder nicht ist, sondern das Eigentliche, was sich richtig anfühlen lässt, ist der Prozess, den wir die ganze Zeit nicht besprechen, nämlich wie konstituieren sich diese Gemeinschaften. Und da würde ich gerade den Unterschied zwischen diesen Peer-Projekten sehen, die sich einfach dadurch treffen, dass Leute ähnliche Ziele verfolgen und zusammen überlegen, wie kriegen wir das hin. Und Tauschringe oft gegründet werden, dass sie sagen, es gibt so ein abstraktes Modell, also wir haben alle Nöte und lass uns das doch einfach, wir haben zwar kein Geld, aber lass uns das gegen unsere Zeit tauschen. Aber wenigstens die Tauschringe, die ich kenne, das sind nicht so viele, haben keine Strukturen, wo sie all zusammen sich setzen und darüber reden, also welche Probleme können wir gemeinschaftlich, also machen wir eine Energieversorgung, backen wir unsere Brötchen, also alles auf dieser Ebene des gemeinschaftlichen Produzierens von und Planens, irgendwie gibt es da gar nicht. Und das wäre für mich so der Unterschied. Versteht ihr irgendwie so, was ich sagen will? Und ich habe sogar ein Beispiel dafür. In Ecuador gibt es so einen Tauschring, den ich aber eher so zur Peer-Produktion irgendwie zählen würde. Also das, was diese Wills da gegründet haben. Da ist das so, da gibt es so übers Land verstreut, glaube 50 Gruppen, die jeweils als Tauschring für sich selbst produzieren und untereinander mit Zeit abrechnen und schreiben dann immer Schecks, aber es gibt keinen Zwang irgendwie zur Kooperation, es gibt auch keinen Zwang zur Gegenleistung. Also wenn einer irgendwie einen Soll hat, dann muss man das nicht irgendwann wieder auffüllen. Und die selbst sind dann wieder verbunden zu einem größeren Netzwerk, wo dann die einzelnen Gruppen die Leistung gegeneinander austauschen. Also in manchen Bereichen von Ecuador wächst einfach alles wie verrückt oder oben in den Bergen wächst fast nichts. Und die versuchen dann halt den Transport da zu kriegen und hinzubekommen und die Absprachen so, dass halt die eine Region für die andere mitproduziert. Aber das Ganze funktioniert nicht dadurch, dass die irgendeinen abstrakten Mechanismus haben, wo die sich mit Punkten bewerten oder so, sondern wirklich, wenn die sich halt durch Reisen oder durch gemeinsame Kongresse halt darüber unterhalten, was die Nöte des jeweils anderen sind und irgendeine Planung dafür entwickeln, wie man zusammen das lösen kann. Also es hat nichts mit diesem abstrakten Verrechnungsprozess zu tun. Und diese Funktionen, die bei denen diese Schecks haben, die ausfüllen, wenn irgendeine Transaktion erfüllt wurde, ist irgendeine im Nachhinein. Das heißt, wenn irgendwelche Leute ein schlechtes Gefühl kriegen und sagen, wir arbeiten uns hier zu Tode und die tun nichts, irgendwie. Dann wird die Buchhaltung aufgemacht und summiert und dann guckt man sich halt erstmal, damit man halt eine rationale Basis hat, auf der man darüber sprechen kann, wenn Leute sich unwohl fühlen. Aber nicht irgendwie so ein Mechanismus, der quasi automatisch einem zuweist, was man zu tun hat oder was nicht. Also ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst. Ich verstehe auch einfach nicht, warum das sozusagen so, warum eigentlich das Wort Tausch und die Kategorie Tausch hier so ein Problem ist. Also weil die zentrale Frage ist für mich immer, wer tauscht was, mit wem, zu welchem Zweck? Und sozusagen, dass abhängige Lohnarbeit oder Geld getauscht wird, das ist ein Problem und das ist auch leicht nachzuvollziehen, warum. Aber warum du so ein Prinzip wie Reziprozität, das zu jedem Commons-Management gehören solche sozusagen Management-Prinzipien. Und Reziprozität ist eins davon, also die Kopplung von Geben und Nehmen. Das wird lediglich sozusagen fixiert in diesem Modell von Christian, so verstehe ich das, indem er sagt, wie messen wir denn das, die Fixierung dieses Prinzips? Also wir müssen das fixieren, wir müssen irgendwie ein Kriterium da reinbringen und du schlägst vor, das mit einer Kopplung von Zeitaufwand und Beliebtheit zu machen. Finde ich charmant. Ich würde lediglich anmerken, ich denke, du kannst dafür auch verschiedene andere Kriterien entwickeln, aber ich habe nichts gegen das Austauschen von Arbeit oder von bestimmten Leistungen, die ich reingeben kann und davon nehme ich mir andere raus, die ich halt nicht erbringen kann. Also ich habe überhaupt nichts gegen die Idee zu sagen, wenn ich essen will, muss ich auch arbeiten. Ich kann das auch nicht mit dem Begriff von Zwang belegen. Bitte? Und also was ich auch gelernt habe in dieser Commons-Debatte ist zu sagen, und das ist vielleicht das Problem auch in der Diskussion, sagen, vielleicht kann man nicht mehr fixieren als die Prinzipien, als bestimmte Handlungsmaxime, die dann tatsächlich, und deswegen finde ich deinen Punkt so gut, die jeweilige Gemeinschaft, die in dem Projekt drinsteckt, sozusagen wirklich in der Tat miteinander aushandeln muss, aber quasi diese Handlungsprinzipien nicht überschreiten darf. Ja? Und da gehört einfach Reziprozität und das Koppeln von Geben und Nehmen für mich auf jeden Fall dazu. Und ob du das dann in einem bestimmten Projekt so machen kannst, wie Christian das vorschlägt, mit einer Verrechnung sozusagen von Beliebtheit und Zeit, oder ob du das anders machst, das finde ich dann schon wieder relativ egal. Ich glaube, ich habe vielleicht eher ein Problem damit, dass du sagst, mit dieser Kopplung von Zeitaufwand und Beliebtheit könnte es in ganz vielen Projekten funktionieren. Alle Commons-Management-Projekte überall auf der Welt sind hochgradig abhängig davon, wie sich die Gemeinschaft konstituiert hat, wo die sich befindet und mit welche Ressourcen sie zentral bewirtschaftet und zur Verfügung hat. Es gibt nirgendwo sozusagen eine Formel dafür, so könnte es gehen. Also so. Also deine Ausführungen sind jetzt schon wieder wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten im Kopf bei den meisten. Aber es, oder vorweg, also für mich ist es wichtig, weil für mich ist sozusagen dieser Fetischabschnitt im Kapital wirklich sehr entscheidend in der ganzen marxistischen Analyse und nicht irgendwas, was unter ferner Liefen läuft oder so. Also deshalb ist es für mich wichtig und ich denke, es bleibt so lange Tausch, solange ich meine Punkte, also solange ich eben arbeiten muss, um was zu kriegen. Und natürlich kann ich das Haus am Meer, auf das Haus am Meer verzichten und es in ein Auto umsetzen. Also es ist einfach Tausch, Entschuldigung. Also, aber was ist am Tausch das Problem? Kannst du das mal erklären? Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären mit dem Putzplan. Also für mich ist es nämlich tatsächlich schon so ein unterschiedliches Gefühl, ob ich früher in der WG, was weiß ich, einmal die Woche irgendwie Badezimmer sauber machen dran war, dann dachte ich, oh Gott, ich muss jetzt meinen Strich abmachen beim Badezimmer sauber machen. Ha, wie lange dauert das jetzt wohl? Als wenn ich jetzt sage, oh Gott, Badezimmer ist dreckig am Kesselberg, wo wir sowas nicht haben. Wenn ich das jetzt sauber mache, freuen sich die Leute. Das ist für mich ein totaler Unterschied. Das ist für mich so diametral im Gegensatz. Das ist für mich absolut essentiell. So. Und bei diesem Einbezug von Reproduktionsarbeit, also du hast ja praktisch gesagt, die ganze Versorgungsarbeit ziehen wir jetzt auch noch mit rein. Und wo ist der Unterschied zu Sachen wie der Forderung der einiger Feministinnen im Westen in den 70er Jahren für Lohn für Hausarbeit? Das ist doch, wo dann andere Feministinnen selber dann oder die Bewegung selber dann irgendwann gesagt hat, das ist Quatsch. Also wir können nicht die ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen und Tätigkeiten, die Versorgungsarbeit ausmachen, monetarisieren. Und natürlich ist das dann, wenn es Tausch ist und darauf, ich sehe nichts anderes, dann ist es eine Monetarisierung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Regina. Ja, ich würde gerne an die Stelle von Tausch, jetzt wie Friederike das meint, mal an den Begriff Ware erinnern. Ich denke, Tausch ist eher nicht das Problem. Es gibt immer Tausch. Und wenn es zur Ware wird, dann wird es eigentlich problematisch. Bitte? Es gibt immer Austausch, aber ja, es gibt nicht automatisch Tausch. Ja, so hat es das Fachausdruck für Äquivalenttausch. Äquivalent muss man mal dazu sagen. Ich meine, das Entscheidende daran ist, wenn es eben Ware wird, sei es, dass sie monetarisiert werden muss, dass sie also völlig losgelöst wird von den Produktions- und von den Konsumptionsbezügen. Das ist ja wohl allermacht so. So, und genau das gibt dann auch den Entfremdungseffekt. Das ist ja in dem System von Christian gar nicht so drin. Die Bezüge sind in der Produktion da und die sind auch in der Konsumption da. Dann ist es zwar Tausch, weil es wird auch um Gerechtigkeit gehen, um Faulenzer und um Trittbrettfahrer. Das muss ausgeschlossen werden. Aber es ist noch keine Warenproduktion. Das ist doch der Faktor. Und jetzt ist... Das ist auch ein sehr entscheidender Punkt. Ist Volker dran. Also ich möchte nochmal betonen, ich finde also diese Begriffe, die ich jetzt immer höre, auch so aus der marxistischen Arbeitswertlehre, sorry, aber ich finde sie schwammig. Und mich wundert es auch nicht, dass es hier irgendwie keinen klaren Begriff für Tausch gibt. Also ich finde irgendwie da das bürgerliche Recht einfach genauer als die Arbeitswertlehre. Und die gibt es also schon im altrömischen Corpus Juris Civilis, wo dieses Do und Des festgelegt wurde. Da wurde auch festgelegt, was Schuldrecht ist, im Gegensatz zum Schenkungsrecht. Das Schenkungsrecht ist eben ein einseitiges Rechtsgeschäft und das Schuldrecht ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft. Das heißt, da gibt einer was hin und der andere gibt was zurück. Ja, da kommt ein Schuldverhältnis zustande. Das kann also ein Kauf sein, das kann ein Leihgeschäft sein, das kann ein Reisevermittlungsgeschäft oder alles Mögliche sein, aber es ist eben keine Schenkung. Wenn die Schenkung ist was Freiwilliges, dann muss der andere nur bereit sein anzunehmen. Der muss aber nichts dafür zu geben. Ja, und deswegen sagt man zum Beispiel sinnigerweise, muss ich nochmal auf die Anthroposophen zurückkommen, auch wenn ich jetzt nicht Anthroposoph bin, aber finde ich bei denen auch nicht schlecht, dass die zum Beispiel sagen, Kaufgeld, Leihgeld, Schenkgeld. Da unterscheiden die in ihrem Wirtschaftsbereich. Und deshalb ist auch die Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken. Ja, weil die halt, die haben für sich entschieden, dass Leihen und Schenken ethisch besser sei als Kaufen. So machen die halt eine Wertigkeit auf. Gut, kann man drüber sehen, wie man will. Aber wichtig ist für mich einfach von der Begrifflichkeit klar zu machen, das eine ist eben wirklich zweiseitig. Ne, der eine muss was hingeben, der andere muss was zurückgeben. Das kann man rechtlich festhalten. Und das andere ist eben nur einseitig. Und sag mal noch die Worte dazu, damit wir dann irgendwie... Also sozusagen, das eine ist Schenkungsrecht, sozusagen einseitiges Rechtsgeschäft. Und das andere ist ein Schuldrecht, ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft. Und das kann man mit Tausch umschreiben. Das ist so eine armselige Theorie, wie man denkt, es ist alles entweder tauschen oder schenken und alles andere wird einfach nicht anerkannt. Man kann alles in Kategorien treffen, quetschen, die nicht passen. Also die Frage ist, was zeichnet eine Kategorie eigentlich inhaltlich aus? Da zum Tausch nochmal, warum es aus meiner Sicht hier von Tausch zu reden keinen Sinn macht, liegt daran, dass Tausch immer was Symmetrisches ist. Also ich tausche Ware gegen Geld, ich kann aber ebenso gut Geld gegen Ware tauschen. Geld ist ja auch nichts anderes als eine bestimmte Ware, das heißt, das ist im Grunde eine reine Symmetrie. Der Tausch geht in beide Richtungen. Arbeitskraft ist auch eine Ware, ich kann also meine Arbeitskraft verkaufen und dann dagegen Geld eintauschen. Und dieses Geld kann ich dann wieder gegen andere Produkte eintauschen. Tausch ist also, kann aber auch, wenn ich die Ware verkauft habe, dann gegen das Geld mir die Arbeitskraft anderer Leute kaufen. Das ist alles symmetrisch, weil es alles getauscht werden kann. Und das ist in meinem Projekt nicht der Fall. Also in der Peer-Economy geht es nämlich immer nur in eine Richtung. Ich kann immer nur den Aufwand, den ich erbringe, in Güter tauschen, in Anführungszeichen, also in Güter umwandeln, aber die Symmetrie, die nötig wäre, damit es Tausch gibt, dass man Güter in Aufwand umsetzt, dass man also fremder Leute Aufwand tauschen kann, das gibt es nicht. Das ist immer nur die eine Richtung. Ich will Güter haben, ich trage was bei, dann kriege ich die Güter. Diese Symmetrie, Ware gegen Geld, Geld gegen Ware, die ist hier nicht gegeben. Und ohne diese Symmetrie kann man meiner Ansicht nach nicht von Tausch reden. Aber wie kannst du nimmst nur das Geld raus. Wie kannst du verhindern, dass... Es gibt keinen Tausch. Es geht also im Kapitalismus, gibt es diese endlosen Arbeit Schritte. Und kriegst ein Produkt. Auf der anderen Seite, die kriegen gewesen. Arbeit und geben ein Produkt. Hallo? Das ist es gewesen. Ich kann mir keine Arbeitskraft kaufen, ich kann kein Geld gegen Ware und keine Ware gegen Geld umtauschen. Warum kann ich den Produkten eine Dienstleistung? Handeln mit den Produkten ist ja kein Teil des Systems. Also die Produkte hast du ja. Und ist durch eine Lizenz ja verboten oder was, dass ich irgendjemand irgendwie sozusagen erpresse, ich gebe dir das, wenn du ja, das nicht machst. Du kannst es an andere weitergeben und du kannst sagen, dass die dann den Aufwand, den du erbracht haben, an deine Stelle erbringen sollen, aber das nützt ja in dem Sinne nichts, dass du, also handeln ist ja der Ziel, dann irgendwie mehr Geld zu kriegen, sonst wirst du dir die Ware erst gar nicht kaufen. Das heißt, was du halt hier ist es so, du kannst dir theoretisch, du kannst dir praktisch halt auch zum Beispiel, also du kannst den Leuten ja keinen mehr Aufwand abverlangen, weil die es dann einfach direkt aus dem Pool kriegen können. Also die Idee ist ja nicht, dass man Handel verbietet oder den, also dass ich mir auch irgendjemand meinte mal, man könnte ja den Kapitalismus einfach verbieten, indem man die politische Sphäre beibehält. Das funktioniert natürlich nicht. Also es muss ja da sein, dass man Alternativen gibt zum Kapitalismus, die besser sind, dass die Leute eben nicht gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen an dich oder jemand anders, sondern dass sie direkt, indem sie Aufwand zum Pool beitragen, diese Produkte günstiger kriegen können, mit weniger Aufwand, als wenn sie nun dir da ihre Arbeitskraft verkaufen könnten. Und nämlich, Marx sagt auch irgendwo, jedes Produktionssystem bisher, also jedes System, wo es Kapitalismus, alle anderen Herrschaftssysteme, die Produktionssysteme sind, basieren letztlich immer darauf, dass man sich die Arbeitskraft anderer aneignen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es sowas nicht mehr. Und das ist in meinem Fall halt nicht der Fall, nicht weil man es verbietet, sondern weil man den Leuten Möglichkeiten gibt, ohne den Verkauf ihrer Arbeitskraft an die Güter heranzukommen, die sie haben wollen. Ja, ne? Das passt sehr gut. Ich wollte das ein bisschen genauer machen mit der Reziprozität. Also die Vorstellung, dass auch in so einer Peer- oder einer kommunistischen Produktionsweise, wenn sie denn gesellschaftlich etabliert ist, noch so eine Form ja, der Symmetrie oder der Äquivalenzbeziehung zwischen dem, was man gibt und dem, was man nimmt oder sich aneignet, besteht. Das ist grundsätzlich nicht der Fall und kann nicht der Fall sein. Und das fand ich jetzt noch nicht deutlich geworden. Weil, wie man das gesellschaftliche Gesamtprodukt, etwas, was aus der Diskussion ziemlich rausgefallen ist, es müssen laufend die verbrauchten Produktionsmittel ersetzt werden. Das heißt, es muss laufend ein großer Teil der gesellschaftlichen Arbeit investiert werden in den Nachschub oder in den Ersatz verbrauchter Produktionsmittel. Und um mal eine Vorstellung von dem Umfang zu geben, dass heute in einer entwickelten kapitalistischen Gesellschaft 2/3 der gesellschaftlichen Gesamtarbeit absorbiert werden durch Produktion von Produktionsmitteln und nicht etwa den Konsumptionsmitteln. Also es ist ein riesen arbeitsteiliger, sage ich mal, Unterbau unter der Produktion von Konsumptionsmitteln nötig, um das überhaupt zu produzieren, was man dann individuell zur Konsumtion sich aneignen kann. Zweitens, das hast du selber dann schon erwähnt, das ist der ganze Bereich dessen, was heute unter Sozialpolitik fällt. Also von der Kinderversorgung, klar, sowieso Altenversorgung oder auch Krankengesundheitswesen, Krankenversorgung. Weiter kommen dazu, es gibt gewisse allgemeine Verwaltungsaufgaben oder allgemeine Einrichtungen, wo es überhaupt keinen Sinn macht zu sagen, da kriege ich einen bestimmten Anteil, meinetwegen am Gesundheitswesen, den ich mir aneignen kann in Form von ärztlicher Leistung. Da kann man auch, da ist Flatrate oder wie immer man das nennt, Aneignung nach dem Empfang nach den Bedürfnissen, weil da ist da eigentlich die naheliegende Form der Verteilung. Das heißt, es kann überhaupt nur einen geringen Teil des gesellschaftlichen Gesamtprodukts geben, der zur individuellen Aneignung, zum individuellen Verbrauch verteilt wird. Und insofern ist der Beitrag, den man leistet, gesamtgesellschaftlich in so einer Ökonomie, immer größer als der, den man sich in Form bestimmter Produkte zum eigenen Konsum aneignet. Grundsätzlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es passt, aber die Friederike hat mich eben noch auf einen ganz, ganz neuen Gedanken gebracht, den ich noch gar nicht so richtig gefasst habe. Du hast gesagt, es ist ein Riesenunterschied, wenn ich das Bad putze und die anderen freuen sich, als wenn ihr da quasi das ausmacht, eine Pflicht. Das scheint ja dann so zu sein, dass da im Menschen, abgesehen von dem Austausch von Gütern, von Produktionsmitteln, ein ganz anderes Bedürfnis da ist, nämlich ein emotionaler Austausch, also ein Austausch von Wertschätzung. Und da kommt mir das Modell von dir sehr mechanistisch vor, weil so psychische Aspekte, Austausch von Wertschätzung, emotionales Liebe, wie du es immer nennen willst, kommt eigentlich nicht vor. Das bleibt alles auf so einer rein formalen technischen Ebene. Rein formell, kurz dazu gesagt, also meine Frage ist immer, also ich sehe das andere auch als sehr wichtig an. Ich könnte mir sogar vorstellen, werde ich auch morgen drüber reden, dann, dass es besser ist, wenn man sowas anfängt, zu versuchen, also so weit wie möglich eben auf so eine Kopplung zu verzichten und eben möglichst auf diese reine freiwillige Aufteilung zu setzen, wie es bei der freien Software ja durchaus auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, das kann in vielen anderen Bereichen auch funktionieren. Die Frage, nur die Behauptung, die jemand erstmal meiner Ansicht nach irgendwie so zeigen müsste, wäre, kann alles auf die Weise funktionieren. Und da habe ich halt große Zweifel. Also meine Frage ist immer, was macht man denn mit den Bereichen, die nicht auf diese Weise funktionieren? Und nur dafür sind meiner Ansicht nach diese Modelle wichtig. Also vielleicht kommt das im Buch, sind sie vielleicht auch ein bisschen überbetont. Aber das kommt daher, weil ich mich halt letztlich an den Problemen abarbeite, die ich da sehe als offene Probleme. Also sprich, wenn es gar kein Problem gibt, wenn die Aufgaben sich sowieso spontan verteilen wie in der freien Software, dann ist es natürlich umso besser. Dann braucht man diese Kopplung nicht. Und ich habe schon die Vorstellung, dass die Kopplung für viele Bereiche letztlich ganz unnötig ist und dann auch nicht stattfindet. Jetzt hatte ich mich drauf gesetzt. Ich würde schon nochmal gerne zu dem Fetisch-Kapitel was sagen, weil du hast das jetzt an dem Beispiel des Badputzens gesagt, aber ich glaube, dass es im Kapitalismus doch noch ein bisschen anders ist. Aber das habe ich nie anders. Ich sage nicht, es ist wie Kapitalismus, ich sage, es ist wie Tauschring. Wer Kritik kritisiert Tauschring. Also auch was nee, Christian vorhin gesagt hatte, war so, als hätte ich gesagt, es ist wie Kapitalismus, das sage ich ja nicht. Du wurdest gefragt, was Fetisch ist, und dann hast du mit dem Beispiel des Badputzens geantwortet, um es zu illustrieren. Und ich wollte jetzt nochmal gerne sagen, wie es im Kapitalismus mit dem Fetisch ist. Jetzt, ohne dass ich dir jetzt zuschreibe, dass du sagst, dass das wie Kapitalismus ist. Okay. Weil im Kapitalismus oder in diesem Abschnitt geht es ja wesentlich darum, dass Marx beschreibt, dass sich durch den Warentausch und die Produktion von Gütern, die zum Zwecke der Geldvermehrung unternommen wird, sich ein Zusammenhang herausbildet, den er dann so fasst, dass diese Produktion und der Verkauf und so weiter von Waren, um aus G, W mehr Geld zu machen, G' zu machen, dass das nun einen verselbstständigenden Charakter bekommt. Das heißt, es sind nicht mehr die sozialen Wesen, die darin sagen, wir möchten genau das so haben und ich habe mir jetzt überlegt, G' wäre eine schicke Sache, sondern G' ist ein Zwang in diesem System und dieser Zwang, dieser Sachzwang, dieser sachliche Zwang, der konstituiert die sozialen Verhältnisse und nicht umgekehrt. Also nicht der soziale Zusammenhang, die Menschen überlegen sich, wir wollen das gerne so haben, Kapitalismus wäre toll, lass uns mal GWG' machen, sondern es ist umgekehrt. GWG' ist ein sozusagen ablaufender Zwangszusammenhang, der immer wieder auch reproduziert werden muss von den Teilnehmenden, entweder in Form derjenigen, die Kapital besitzen und Arbeitskraft kaufen oder derjenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen. Aber beide reproduzieren diesen Sachzusammenhang, der dann den sozialen Zusammenhang produziert. Und das nennt Marx Fetisch. Das heißt, es geht hier darum, der Kern dessen ist in der Tat dieses, was dann die Abstraktion ausmacht, dass eben dieser Sachzusammenhang, ein abstrakter Zusammenhang, bestimmt, wie wir sozial sind und was wir sozial machen. Und ich glaube, dass dieser Zusammenhang in dem Peer-Ökonomie-Modell, was ich als Übergangsmodell, wie gesagt, bezeichnen würde, dass der dort nicht besteht, sondern dort ist es umgekehrt. Dort gibt es einen sozialen Zusammenhang und eine soziale Vereinbarung, wie eine Kopplung von Geben und Nehmen stattfindet. Ich finde, das muss man, diesen wesentlichen Unterschied, finde ich, muss man zur Kenntnis nehmen. Wie siehst du die? Die ist einfach verhandelt. Genau. Die Teilnehmer an dieser Gruppe, die verhandeln einfach, was empfinden sie als gerechte Modus ihres Austauschs untereinander. Nee, das tun sie nicht, das bestimmt ein Computerprogramm letztlich. Nee, die wählen doch. Das ist ein mögliches Ergebnis der Verhandlung. Also was sie dann zum Beispiel in die Flatrate mit reinnehmen und was sie dann über die Gewichtung noch regeln müssen und so weiter, das ist, glaube ich, auch sowieso dynamisch und immer permanent Ergebnis von Verhandlungen. Entscheidender Punkt dabei ist für mich, es ist Ergebnis einer sozialen Verhandlung. No. Damit konstituieren sie auch in gewisser Weise einen Zusammenhang, den sie erfüllen müssen. Das heißt, es gibt gesellschaftliche Notwendigkeiten, die sich für den Einzelnen auch als Zwang darstellen. Aber das ist eine andere Form als im Kapitalismus. Und dieser Punkt, den finde ich wichtig, um den nochmal deutlich zu unterscheiden. Und aus diesem Grund finde ich diese Abkürzungen, das ist ja wie Tausch, das ist sozusagen im Prinzip nichts anderes, zu kurz gegriffen. Trotzdem, und das ist das, wo ich dann euch hier das kritisiert, recht geben würde, ist es noch relativ nahe dran an den bekannten Formen, an den Formen, die Leute kennen. Das finde ich aber aus Überlegungen, wie man denn vom Kapitalismus wegkommen kann, eine interessante Fragestellung, weil man nämlich nicht erst sagen muss, jetzt stell dir mal vor, du machst das alles nur aus Freiwilligkeit und wir einigen uns alle, wir machen das jetzt auf Freiwilligkeit und irgendwie wird es dann aufgehen, guck doch mal freie Software, da geht es doch auch. Und jetzt lass uns das mal auch für den gesamten anderen Bereich zu, machen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, so geht es sowieso nicht. Aber ich kann mir keinen anderen Prozess vorstellen. Und das Interessante an dem Modell, finde ich, ist, dass es genau diese Elemente, die der Kapitalismus in der Tat hat, die in diesem Modell auch noch vorhanden sind, übernimmt, aber trotzdem mit dem Kern des Kapitalismus, würde ich dir zustimmen, nämlich der Fetischismus, mit dem bricht. Und Möglichkeiten eröffnet, und das wäre dann in der Tat mein Ziel, von der Kopplung von Geben und Nehmen loszukommen. Weil das sehe ich in der Tat auch so, dass letztlich eine freie Gesellschaft nur diejenige sein kann, wo es eine soziale Aufmerksamkeit füreinander gibt. Und dann braucht man auch keine formalen Regeln mehr, wo dann jemand Angst haben muss, übers Ohr gehauen zu werden. Das diskutieren wir dann im nächsten Jahrtausend. Also, wenn wir schon ein paar Schritte in die Richtung gehen würden, fände ich das schon ganz toll. Ja. Ich muss hier mal eine Verständnisfrage nachschieben. Du hast gerade eben diesen Tausch, Arbeit oder Aufwand gegen Produkt, hast du gesagt, naja, das ist nur eine von vielen möglichen Varianten und die steht halt jetzt zufällig in dem Buch. Würdest du das auch so sagen? Das hat niemand gesagt, oder? Ich habe das gesagt, etwas zugespitzt. Nein, ich habe das Verteilungs, welche Art von Verteilung, ob das jetzt Flatrate oder sowas ist, das kann dann sozial verabredet werden. Oder was ist das, was du willst? Ich hatte Benni so verstanden, dass du eher meintest, ja, ob diese Gewichte jetzt ausgehandelt werden oder ob sie einfach sich per Computersystem ergeben, wie ja meine Idee ist, dass man einfach wartet. Oder so, tatsächlich ist das für mich, also letzteres ist nur eine Variante, also da habe ich jetzt auch andere Systeme und andere Varianten, die ich mir vorstellen könnte. Das ist für mich der Punkt, wo es ums Ganze geht. Deswegen meinte ich, alle fixieren sich an dieser Formel und nicht an dem, wo es steht. Die da aber halt auch drin. Ich meine. Welche Formel jetzt? Ja, Christians, als Informatiker ist sein Bestreben natürlich, die Vollständigkeit des Modells zu zeigen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, sozusagen. Deswegen gibt es einen Anhang, wo dann auch wirklich die Formeln drinstehen. Könnt ihr nachrechnen, sozusagen. Beweist sie mal, dass das falsch ist auf der Rechnung. Aber ich glaube, da muss man sich wirklich nicht, also würde ich sagen, nicht dran festklammern, aber ich halte diesen Übergangsschritt der Kopplung für einen diskutierenswerten, sinnvollen Vorschlag und glaube auch, dass man so eher in Thomas' Richtung, dass man gucken muss, was, da haben wir damit die Chance, einen Prozess zu initiieren, der in diese Richtung geht. Wir werden das sowieso nicht im Sinne von Peer-Ökonomie umsetzen können. Dazu sind die Bedingungen nicht geschaffen. Das werden wir ja morgen kriegen, wenn wir nochmal gucken, wie sind denn eigentlich unsere Bedingungen? Mit was können wir überhaupt anfangen? Und da werden wir ja sehen, mit was für kleinen Brötchen, wenn überhaupt Brötchen, wir anfangen müssen. Und dann fände ich es auch wieder gut zu gucken, Beispiele, andere Projekte, wie machen es andere Projekte und was kann man von denen lernen und wie kann man es aber verallgemeinern? Weil Kommunen und so eine Projekte gibt es eben schon ewig lange und ich habe bisher nicht gesehen, dass dort ein Verallgemeinerungspotenzial drinsteckt. Das sehe ich eben hier schon. So, Katja. Ja, ich wollte auch nochmal auf das zurückkommen, was die Friederike gesagt hat. Das hörte sich für mich so an, als empfindest du das quasi als Zwang, dass man, was weiß ich, so und so viele Arbeitsstunden zu leisten hat. Aber ich denke mir halt, also wenn ich leben will, dann muss ich halt, ich muss ja zwangsläufig, wenn ich irgendwie alleine dastehe, mir Sorgen drum machen, wo kriege ich was zu essen her, wo kriege ich vielleicht mein Lebenssozial oder sonst was. Das heißt, ich muss ja eh Arbeit aufbringen. Und der Vorteil von der Organisation, wie es diese Peer Production hier zeigt, ist ja quasi, dass ich mir aussuchen kann, dass ich vielleicht eine Arbeit mache, die mir gefällt. Das könnte ja, das muss ja nicht Bartputzen sein. Das könnte ja auch vielleicht sein, dass ich jemand anders die Budemaler oder keine Ahnung, das nächste Mal im Garten mit Gießen helfe oder so. Also, dass ich quasi sogar noch den Luxus habe, die Arbeit, die ich sowieso aufwenden muss, einfach um mich am Leben zu erhalten, dass ich die einsetzen, also oder dass ich die ausüben kann, wie ich das möchte, wie mir das vielleicht selber sogar Spaß macht. Und vielleicht auch in Bereichen, wenn man das in solchen Projekten verwirklicht, wo man auch die Anerkennung kriegt dafür oder wo das wertgeschätzt wird. Also, ich denke, das geht Hand in Hand. Und was ich nochmal ganz spannend fände, wäre zum Beispiel die Frage, wie in so einer Gesellschaft vielleicht, aber ich denke, das wird sich auch dann im Konsens lösen und das werden die Leute untereinander lösen, welche Projekte jetzt zum Beispiel mit eingehen in diesen allgemeinen Pool, also zum Beispiel ob sowas wie Wissenschaft an Forschung an irgendwelchen kleinen Mikroben, das jetzt erstmal keinem was bringt oder so, oder hier Archäologie oder keine Ahnung, ich male Bilder, die niemand sehen will oder so, ob das quasi auch mit angerechnet wird als solcher Aufwand, der allen zugutekommt oder ob das in den Privatbereich fällt, den man die 6 anderen Tage in der Woche macht oder so. Dann glaube ich, Christian gleich was zu sagen jetzt. Ich kann es nur noch mal kurz sagen, was das jetzt ist. Ja, Kunst, Kultur, Wissenschaft. Genau, wie sowas mit angerechnet wird. Also wer sagt denn, das Projekt, was du machst, das ist quasi so für so viele Leute von Interesse, dass es mit in diesem Verteilungspool aufgenommen wird, also dass es Arbeit ist, die ich mir anrechnen kann. Oder ob es mein Privatvergnügen ist sozusagen, weil sich vielleicht auch nur 2 Leute auf der Welt für interessieren und so. Ich habe ja auch noch Freizeit, wo ich was machen kann. Friederike? Willst du da gleich was zu sagen, oder? Gut, wenn ich kurz was dazu sage, also da würde ich halt sagen, es ist wirklich beides möglich. Also ich denke halt, das ist dann solche gesellschaftliche Vereinbarungsprozesse, dass so eine lokale Assoziation sagt, ja, wir finden es aber gut, wenn hier irgendwie Musik gemacht wird, wenn es Theater gibt und so. Wir fördern das heißt im Grunde, wir versorgen die Leute, die das machen, mit. Kann aber auch sein, dass dann jemand sagt, ja, der Christian, der ist ja so ein furchtbarer Schriftsteller, nee, den werden wir sicher nicht dafür unterstützen, im Gegenteil werden wir ihn. Wir würden ihn lieber unterstützen, wenn er keine Bücher mehr schreibt. Das kann ich, wenn ich dafür also keine Unterstützung kriege, kann ich jetzt natürlich immer noch machen in meiner Freizeit. Und ich denke halt, dass da tatsächlich auch ein relativ, also dass Freizeit dann sozusagen als separater Begriff gar nicht mehr so gibt, weil es halt wahrscheinlich nur einen relativ kleinen Bereich gibt, wo du wirklich sozusagen deinen gesellschaftlichen Pflichten nachkommen musst. Und der Großteil das dann ist, wo du eigentlich dir selber überlegen musst, was du sonst noch gerne tun möchtest und willst. Also dass das ein großer Bereich ist, wo auch viel passieren wird, einfach so. Aber beides ist denkbar. Also ich habe es eben schon einmal gesagt, aber es geht ja nicht darum, dass ich das jetzt nicht besser finde als Kapitalismus oder so, ne? Sondern es geht ja eben darum, das zu analysieren und zu gucken, welche Elemente hat man vielleicht schon anders gelebt, und wenn es tatsächlich sehr ähnlich wie Tauschring ist, hat man damit auch schon viele Erfahrungen gemacht. Und das nützt ja sozusagen, um weiterzukommen. Es geht jetzt ja nicht darum, dass ich irgendwie, wenn ich was kritisiere, das jetzt irgendwie fertig machen will. Oder so. Nee, so hatte ich das auch nicht verstanden. Ich habe halt nicht verstanden, was jetzt die Einordnung, ob das jetzt einem Tausch entspricht oder nicht, oder wie das jetzt weiterhilft sozusagen. Also ich meine, was ist, selbst wenn das jetzt einem Tausch ähnlich ist, was ich nicht denke, weil ich Tausch auch für was anderes halte, für eher kapitalistisch nicht ähnlich, nur eben, dass das Geld fehlt. Aber selbst wenn man das jetzt in die Kategorie steckt, was hilft das in der Diskussion oder was verändert das an dem Prozess? Ja, also zum Beispiel eben in Bezug auf Tauschring, ich dachte eben eigentlich, dass Uli diesen Teil machen würde heute, gibt es eben sehr viel Kritik von linker Seite auch dran, weil eben diese Tauschläge so aufrechterhalten wird. Offensichtlich macht es Sinn, sich damit auch nochmal zu beschäftigen, weil, was ich eben auch schon sagte, also als du zum Beispiel Christian geantwortet hast, hast du Kapitalfunktionen mit reingebracht und Handel, was ja auch immer noch mal was anderes ist, als jetzt wirklich einfach nur sozusagen die Tauschfunktion oder so. Ne? Also man kann ja die Funktionen einfach auseinanderhalten, was Geld hat, und dann gucken. Und auch so, mit beziehen wir jetzt Kunst ein oder nicht, ist Verhandlungssache im Grunde auch unsere ganze ökologische Diskussion heute. Also oder was du gesagt hast, es ist ja eigentlich sehr nah dran an dem, was wir kennen. Wir kennen Kapitalismus, und auf der anderen Seite ist irgendwie alles Verhandlung. Also da ist wirklich ist so eine Ambivalenz, glaube ich, im System drin sozusagen. Ne? Also im Grunde ist alles Verhandlung, und wenn man damit nicht weiterkommt, dann ist dann plötzlich dieses Punktesystem da oder so. Also ich glaube, das ist ein bisschen das, worum wir gerade so ein bisschen oszillieren oder so. Und ja, eben, also. Und was Tausch eben ist eben wirklich an Äquivalente gebunden, also wenn ich von Tausch rede und nicht Gegenseitigkeit. Also zum Beispiel der Kathof, der nicht kommerzielle Landwirtschaft macht, das heißt, er baut seine Produkte an und verschenkt sie dann ohne jede Tauschlogik, aber die Stiftung heißt auf Gegen, irgendwie auf Gegenseitigkeit oder so fasst es an. Also es geht schon um Gegenseitigkeit, bloß dass es eben nicht verrechnet wird sozusagen. Nicht dieses Äquivalent. Und was gestern der eine, der auch hier saß, ungefähr ja auch sagte, also es gab natürlich andere Systeme als jetzt nur aus dem römischen Recht abgeleitet. In der Kolonialzeit war dann ja eben häufiger die Katastrophe, dass die Schiffe dann auf irgendwelche Inseln landeten, beschenkt wurden und das überhaupt nicht verstanden haben, dass es eben auch von ihnen erwartet wurde, dass sie sich auch mal ein bisschen gegenseitig verhalten, sondern das als Unterwerfungsgeste interpretiert worden ist zum Beispiel. Also die hatten ja schon, wie Marcel Mauss in die Gabe auch darlegt, aber auch andere Systeme, die eben wirklich eine Form von Schenkökonomie waren, die eben jetzt nicht so direkt über Tauschlogik funktioniert haben. Jetzt Christian, Werner, Volker, Thomas, Silke, Klaus, Martin. Alle gleichzeitig. Weißt du, bei der Regel noch, du meintest jetzt eben, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass ich irgendwie vom Tauschstein gleich das Kapital und den Handel abgeleitet habe und dass das ja nochmal andere Dinge sind. Und aus meiner Sicht, und ich denke auch, das ist auch Teil der Wertkritik an Tauschding, ist das halt nichts anderes, sondern es ist was, was sich aus der Tauschlogik unmittelbar ergibt. Also dadurch, dass du tauschen kannst, eben diese unendlichen Ketten, wie ich da beschrieben habe, da ergibt sich gleich die Möglichkeit und in gewisser Weise sogar die Notwendigkeit von Kapital, sobald das die dominante gesellschaftliche Form ist. Das ist ja auch so passiert. Und diese Alternativansätze ist dann zu sagen, also die Kritik an Tauschding und Ähnlichem, und das ist ja auch eine Kritik, die schon Marx geäußert hat, dass man sozusagen die vollendeten Formen des Tauschsystems verbieten will, das System selbst aber nicht in Frage stellt. Das heißt, man setzt einfach am falschen Ort an. Man sieht nicht, dass das, was man abbaut, aus dem, was man da lässt, unmittelbar notwendigerweise wieder erwächst. Wenn man es verhindern will, dann braucht man halt wirklich eine sehr starke quasi Gewalt, um das, also genau wie die Idee, dass man kapitalistische Produktion ohne Zins organisieren könnte, wie es in den islamischen Gesellschaften heute zum Teil der Fall ist. Heißt, du willst einen inhärenten Teil der Tauschlogik, willst du nicht anerkennen, die Logik aber nicht in Frage stellen. Und das ist eben, denke ich, deswegen ist es sehr wichtig für mich zu sagen, ja, wenn diese Tauschlogik bei mir auch drin ist, dann würde bei mir auch ebenso wieder Kapitalhandel, alles andere daraus erwachsen. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass das hier nicht der Fall ist. Also hast du einen Tausch gegen weder kannst du handeln, noch kannst du dir fremde Arbeit aneignen. Genau, das ist ein... Aber ja, gut, warum ist bei Tauschring meiner Ansicht nach nicht... Die Idee ist, ist es meiner Ansicht nach eben eher die Idee, dass du es behinderst, aber nicht so richtig Alternativen bietest. Also Tauschringe, dass irgendwie jeder für sich produziert, aber nicht ganz klar ist, wie man dann die gemeinsame Produktion organisieren kann. Das ist für mich ein Punkt, wo ich halt sagen würde, ja, ich biete da Alternativen, die tatsächlich so eine gemeinsame Produktion ermöglichen, ohne dass dann die Tauschringe wieder reinkommt, während die Tauschringe sagen, das machen wir einfach nicht, sie bieten aber keine Alternativen. Das ist ein denke ich auch Teile der kritischen Auseinandersetzung. Ich finde den Fetischcharakter, der das ein bisschen so auf die Kapitalform oder den Verwertungsprozess abgehoben, aber der Fetischcharakter, der Ware beginnt ja früher, vor dem Kapital. Und ich möchte das mal plastisch machen. Also, wenn ich ein Produkt produziere, muss jetzt keine Ware sein, kann auch in der Peer-Ökonomie sein, dann verbrauche ich Zeit und verbrauche Produktionsmittel. Wenn das Produkt fertig ist, ist die Zeit vorbei und die Produktionsmittel sind weg oder geringer. Es ist vorbei, auch die Zeit ist vorbei. Und das Produkt geht jetzt irgendwo in die Konsumtion und höchstens der Anteil, der einem Individuum zusteht, macht sich jetzt in der Zeit bemessen, dass er, wie er seine Zeit, seine eigenen Zeit, seinerseits zugesetzt hat. Der Unterschied zur Warenproduktion ist, der bei der Warenproduktion scheint die vergangene verbrauchte Zeit und verbrauchten Produktionsmittel weiterhin dem Produkt angeheftet zu sein. Also ein Tauschwert, sein Preis. Und die Konsumtion wird erst erlaubt, wenn dafür ein Gegenwert gezahlt wird. Und zwar in der Regel in Geld und nicht mehr in, wie es mal am Anfang vielleicht war, in anderen Teilen. Also, und in dem Geld, erfährt diese verbrauchte Zeit, die ja eigentlich vorbei ist, eine ganz eigenartige Verwandlung. Sie erscheint ja als im Grunde selbstständiges Ding, selbstständige Wesenheit, obwohl es eigentlich nur ein Zeichen dafür ist, dass ich habe in der Vergangenheit für das Produkt so und so viel Arbeitszeit und Produktionsmittel verwandt und will dafür mehr anderes anreichen, welches auch eine bestimmte Summe Geld ist. Und im Geld, anders als diese Zuteilung jetzt bei der Verteilung nach der Leistung, das Geld ist verselbstständigt und kann eben nicht nur Tauschmittel sein, es kann Schatz werden, es kann gehortet werden, es ist Wertaufbewahrungsmittel, sehr wichtig dann auch, das heißt, ich kann auch nach vielen Jahren noch aus der vergangenen Arbeit noch einen Nutzen ziehen, nämlich irgendwie das Geld wieder in ein anderes Produkt umwandeln und ich kann es als Kapital einsetzen, indem ich Arbeitskraft produziere. Und das sind alles Dinge, die in der Fiat-Ökonomie mit dem bloßen Wechselverhältnis von eingesetztem Aufwand und Anteil, den ich mir persönlich aneignen kann aus dem Gesamtprodukt, nie passieren. Das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Ich wehre mich jetzt mal, weil du mich die ganze Zeit anguckst. Da war es auch nicht nur gegen dich. Aber du hast mich die ganze Zeit angeguckt. Entschuldigung, ich habe dich auch schriftlich verpflichtet. Entschuldigung. Ich wollte nicht. Volker? Ja, also ich wollte nochmal klarstellen, dass ich eigentlich nicht das Modell der Peer-Produktion verwerfen wollte. Ich finde das nach wie vor gut und spannend. Nur ich habe deswegen diesen Rückgriff auf das römische Recht und auch auf das bürgerliche Recht gemacht, um vielleicht ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen, um uns vielleicht vor einem Fehler zu machen, wo viele Linke in der Vergangenheit reingetappt sind, eben wirklich mit einer sehr komplizierten, ökonomielastigen Theorie, die sich in der Praxis nicht bewährt hat, immer wieder Wolkenkuckucksheimer, Schlösser, Luftschlösser zu bauen, die dann, wo man hinterher dann ernüchtert feststellt, ja, funktioniert wieder nicht, war wieder nichts in der Praxis. Und deshalb würde ich hingehen, einfach das peu à peu mal ausprobieren zu wollen. Ja, also vielleicht finden sich ja Gemeinschaften, die einfach diese Art von Peer-Ökonomie dann ausprobieren oder diese vielleicht auch schon praktizieren. Deshalb fände ich also Kesselberg nach wie vor spannend, mehr darüber zu hören. Und für die Übergangsphase bitte auch zu bedenken, ich vertrete zwar ein positives Menschenbild, aber nicht jeder Mensch kann seine positiven Eigenschaften auch frei ausleben, sondern viele Menschen sind süchtig. Das nicht zuletzt deswegen haben wir ja so viele Sucht-Selbsthilfegruppen, Suchttherapien, Suchtkliniken, was weiß ich was alles. Und ich glaube nicht, dass diese Sachen automatisch verschwinden, bloß wenn wir das Wirtschaftsverhältnis ändern. Thomas? Ich hatte, das war jetzt eine ganz alte Antwort. Jetzt, dass in dem, also diese Formel, die ganze Zeit strittig ist, das ist irgendwie so der erste Wurf für mich. Ich denke mal, wenn es wirklich daran geht, dass Projekte konkrete Lösungen oder Computerprogramme aushandeln, das viel komplizierter aussieht. Und weil zum Beispiel ein Bestandteil, der da rein muss, auf alle Fälle muss irgendwie so eine Form von Indirektion sein. Dass ich zum Beispiel eine Patenschaft übernehme, dass ein bestimmter Teil halt Aufwand für etwas, was eigentlich sonst nicht zusteht, also was weiß ich was. Die Leute, die wollen, dass man sich auch um Tiere kümmert oder die Leute, die zum Beispiel Kunst haben wollen, das muss mit da rein. Es kann also dieses Allgemeinbedürfnis, so etwas muss geschaffen werden. Und ich denke, also das kann man sich gar nicht jetzt alles vorstellen, wie konkret das aussehen muss. Also das ist wirklich nur so ein erster Spielball, so eine Formel. Und wird ihnen nicht so wichtig hängen und auch nicht diese Konnotation, die sie mit sich bringt, halt dass es dann gleich so ein ekliges Gefühl von Gezwungensein hat, sondern eher das Wichtige ist halt, dass sich erstmal überhaupt Gemeinschaften bilden, die im Klaren sind, dass wenn sie sich Spielregeln geben, sie halt das befähigt, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und das Auswirkungen auf ihr Binnenverhältnis hat, je nachdem, welche Spielregeln sie sich geben. Und dann denke ich mal, wird da ähnlich wie in der freien Software eine Evolution stattfinden von, na, das funktioniert da gut und das funktioniert da gut und irgendwas wird sich rauskristallisieren. Ich würde das nur als Vorschläge sehen erstmal und nicht als die Kern des Ganzen. Silke. Boah, ist das schwierig, sich auf die Sachen von vorgestern zu beziehen. Ja. Ich fange mal so rum an. Ich finde ja, dass die Idee der Peer-Ökonomie bricht mit noch ein paar mehr Grundpfeilern des Kapitalismus. Also das hast du ja auch alles schön dargestellt, ne? Also bricht mit der Verabsolutierung des Privateigentums bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung privater Nutzungsrechte. Also wir werden jetzt sozusagen nicht zurück in die Zwangskollektivierung und so, bricht mit dem Vertrag, ne, sondern sagen, setzt was als Ergebnis eines sozialen Aushandlungsprozesses und bricht mit dem Fetischcharakter der Ware. Veräußerungsrecht kommt natürlich beim Privateigentum dazu. Und gleichzeitig musst du dich, und deswegen finde ich das auch richtig, was Stefan sagt, zu sagen, strategisch, das ist ein guter Ansatz, weil es sich, sagen, relativ praktisch mit Problemen auseinandersetzt, die alle Gesellschaften gleichermaßen haben. Trittbrettfahrerei ist eben so ein Problem. Also die ganze Alimentdebatte sozusagen entsteht um das Problem der Trittbrettfahrerei. Jetzt hast du sozusagen eine Community, die klein genug ist, übersichtlich genug ist und integriert genug ist, um so ein Problem gar nicht sozusagen ausufern lassen zu können, sondern du kannst es direkt am Küchentisch klären. Und wenn du vielleicht 20 Mal das Bad geputzt hast und kein anderer tut was Vergleichbares oder die kriechen nicht aus ihren Zimmern, dann wirst du das vielleicht auf den Tisch bringen, dann wird es geklärt und du brauchst eben diese Regeln nicht. Wenn du das aber sozusagen nach oben beamst, auf Communities, die nicht in dieser Weise überschaubar sind und so weiter, dann brauchst du irgendwie was Reziprozität oder Austausch. Ich werde das Wort Tausch nicht mehr in den Mund nehmen. Ich habe jetzt schon verstanden, wie ihr das versteht. In irgendeiner Weise regelt sozusagen vorbeugenderweise. Wenn du dem aber vorgeschaltet hast, dass dieses Brechen mit den Grundpfeilern des Kapitalismus in der Tat die Sozialbeziehungen transformiert, und das ist ja der wichtige Punkt, also ein Zurückholen, eine Stärkung sozialer Bindungen, ein Zurückholen ganz vieler kultureller, emotionaler und sonst welcher Bedürfnisse sozusagen in eine nicht mehr in Produktion und Konsumtion getrennte Sphäre, dann kann es ja wirklich in der Tat so sein, dass du irgendwann mal die Kopplung von Beitrag und Entnahme aufbrechen kannst und immer mehr Communities sich so organisieren lassen, sozusagen in einem direkten sozialen Prozess, wie das bei euch offenbar möglich ist. Ich glaube nur, das möchte ich nochmal wiederholen, umgekehrt nicht, dass sich sozusagen alle kollektiven Ressourcensysteme, also worüber wir reden, sind in irgendeiner Form kollektive Ressourcensysteme sozusagen, so organisieren lassen wie euer. Das hat eben diese Wunderbarkeit von lokaler Verankerung, Direktheit in der Kommunikation, also tausend Sachen, die du irgendwie in tausend Büchern nachlesen kannst, warum es bei euch überhaupt funktionieren kann. Und es ist wunderbar und es soll auch so bleiben. Ja. Klaus ist nicht da. Doch. Kommt extra. Ist gespürt. Habe ich nur gesagt, damit er schneller wird. Also ich denke auch, das, was hier so Stefan kommt, das ist... Welcher Stefan? Merten? Nee, Merten. Hier, Siefkes. Christian. Oh. Der Christian Siefkes. So, kommt, das ist für mich in meinen Augen eben auch nur so eine Übergangsgeschichte. Und also die Utopie oder das eigentlich große Ziel ist doch eigentlich... Also ich würde den Begriff der, also jenseits von Tausch und Wert, ist doch die Geschichte der Selbstbeauftragung, würde ich das mal nennen. Also dass in dem Moment, wo ich mich mit dem, was ich tue, selbst beauftrage. Und dazu kommt dann irgendwo auch so eine ethische Größe, indem ich eben mit dem, was ich mich beauftrage, selbst beauftrage, eben auch in einem größeren Zusammenhang begreife. Indem ich eben nicht nur das tue, was meinen Bedürfnissen entspricht, sondern eben auch, was eine Notwendigkeit ist, im Sinne von, also ich mache es einfach an einem Beispiel. Ne? Wenn ich also, hier war das Fahrrad irgendwann mal so als Beispiel, und zum Fahrrad brauche ich auch irgendwo Reifen und Gummi. Ja? Und das heißt also, warum soll ein Mensch Gummi produzieren? Irgendwo im Dschungel da die Dinger zapfen, ja? Und das kann doch nur funktionieren jenseits von Tauschlogik und Wertlogik und Geldlogik, wenn die Leute sagen, okay, Fahrräder finden wir gut und wir produzieren Gummi, Kautschuk, nicht, weil wir es brauchen, sondern weil es etwas Geiles ist, das die Menschheit bereichert, weil es, wie auch immer, ja. Also das ist für mich die, also eigentlich das, das, die Utopie, das Ziel, und alles andere dazwischen sind irgendwo so, ja, vielleicht Übergänge, die notwendig sind, weil es eigentlich einen Menschen voraussetzt, der eben, ja, ich sage mal, den reifen Menschen, also der eben, also die eigentlich die Fähigkeit hat, eben über sein Selbst verantwortlich hinauszudenken und sich dann auch entsprechend selbst beauftragt. Wobei wir das eigentlich alle kennen, in jeder Familie passiert das ja permanent. Ne? Also da findet ja nicht der Tausch oder irgendwas Äquivalentmäßiges statt, sondern eben, also ich will Kinder haben, ich beauftrage mich und alles, was daran kommt, der Rattenschwanz, ja? Der Rattenschwanz, der dahinter kommt, ja, der ist eben reich der Notwendigkeit auf der einen Seite, aber auch eine Selbstbeauftragung, ja, wo mich keiner eben, wo mir eben keiner sagt, das habe ich zu tun oder zu lassen oder wie auch immer, ne? Ja, sondern ich tue es aus Gründen, weil ich meine Kinder liebe, weil es auch ein Stück weit über mein Selbst hinaus verweist, ja, nämlich, ja, lass es mal so stehen. Martin. Ja, also irgendwie, es kam jetzt immer wieder so raus, als ob das könne ungefähr nur eine Zwischenlösung sein, und teilweise wurde auch gesagt, dass es irgendwie doch ähnlich noch sei, sogar zum Kapitalismus, und das irgendwie vielleicht für manche Leute den Übergang erleichtert. Also ich glaube, das unterschätzt doch sehr die Veränderung in diesem Modell. Und also es wurde ja schon gesagt, es gibt kein Eigentum, es gibt keine Möglichkeit, etwas zu verkaufen, es gibt keinerlei angeborene soziale Unterschiede mehr dadurch, weil es natürlich auch keine Vererbung gibt. Das heißt, es verschieben auch sowas wie soziale Schichten, weitgehend zumindest. Also es verschwindet eben, wie gesagt, so etwas wie Status und wird durch etwas anderes, nämlich durch Reputation, ersetzt. Es gibt beispielsweise ja, gut, die Hierarchien werden geringer werden. Und das alles sind ja schon Unterschiede, die sozusagen dramatisch sind. Keine Frage. Ich hatte noch irgendwas, aber jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Also die Liste geht im Grunde noch weiter, aber ich habe mich jetzt etwas verfranst. Und ist gut angekommen. Das ist die Revolution. Und ich glaube auch nicht, dass die, also vielleicht, wenn man das so liest, mein Bruder schreibt das immer sehr trocken, aber wenn man das so liest, dann denkt man vielleicht, das ist ähnlich. Es ist aber nicht ähnlich. Also es wird sich auch nicht ähnlich anfühlen, wenn man drin lebt, mit Sicherheit nicht. Aber darüber muss man vielleicht nicht so viel sprechen, kann man vielleicht auch nicht sprechen. Genau, ein Punkt fällt mir wieder ein. Also es wird mit Sicherheit auch die Arbeit in der Form, wie wir sie jetzt kennen, verschwinden. Deshalb macht es auch Sinn, stattdessen von Aufwand zu sprechen, weil es eben gar nicht mehr die Trennung so gibt zwischen dem, was ich machen muss, was lästig ist und fürs Leben notwendig ist, wie Arbeit, und dem, was ich gern machen möchte. Also diese Trennung wird für die meisten Leute für die meiste Zeit verschwinden. Es kann natürlich sein, wenn ich ganz großes Pech habe, sagen wir mal, ich will Wissenschaftler sein, habe einen ganz hohen Anspruch und die anderen erkennen das, was ich mache, nicht an. Dann kann es sein, dass ich eben noch diese 10 Stunden pro Woche Müll runtertragen muss. Aber das ist ja schon das schlimmste Beispiel. In den allermeisten Fällen, wenn jemand irgendwo, und da kommt auch die Selbstbeauftragung rein, etwas hat, womit er sich selbst beauftragt, ist das ja auch etwas, was für die anderen sinnvoll ist. Und dann wird das auch anerkannt werden. Das heißt, da muss er eben schon gar nicht mehr etwas anderes machen, weil er ja seinen Beitrag bereits geleistet hat. Und auch in diesem Sinne wird sozusagen den Unterschied zwischen der Arbeit, in der man sich vielleicht ein Stück weit selbst verwirklichen kann, aber doch immer nur in ganz engem Bereich, und für viele klappt es auch überhaupt nicht mit der Selbstverwirklichung, ne? Die müssen was nehmen. Und dann noch das dritte Problem, für manche gibt es noch nicht mal Arbeit, ne? Also alle diese 3 Stufen werden verschwinden. Es wird keine Arbeitslosigkeit mehr geben. Niemand wird mehr gezwungen werden, irgendetwas machen zu müssen, was einfach überhaupt auch nicht das ist, was er vielleicht gut kann. Und ja, und sozusagen, und die dritte Unterscheidung, die vielleicht wegfällt, ist die zwischen Hobby oder Freizeit, wo ich das mache, was ich super toll finde, und der Arbeit, wo ich irgendwas Blödes mache. So. Und ich meine, das sind schon gewaltige Unterschiede, und dass das auch nicht immer für jeden die absolut ideale Lösung sozusagen bei rauskommen kann, das liegt in der Natur der Sache. Also wenn man zum Beispiel etwas macht, was andere nun mal überhaupt nicht interessiert, sowas kann einem Künstler immer passieren, ist Künstlern zum Beispiel immer passiert, dann hat man Pech gehabt. Aber das sind eben Leute, die oft bisher auch schon Pech gehabt haben. Also wenn man über Jahrzehnte lang gar nicht anerkannt wird. Regina. Naja, ich habe nach den langen Stationen komme ich nicht mehr zurück. Das bringt es, glaube ich, jetzt auch nicht. Das lassen wir mal, wobei ich eigentlich ein bisschen noch auf die Emotionsseite eingehen wollte vorhin. Also ich würde jetzt gleich hier anschließen und sagen, allein die psychosozialen Veränderungen in dem System wären gravierend für mich als Pädagogin zum Beispiel, dass ich einfach weiß, diese Depression junger Menschen würde einfach aufhören, weil es jeder hätte eine Perspektive. Das alleine ist eine der schlimmsten Sachen, die es im Moment, glaube ich, gibt. Damit würde auch manches an Drogen und ähnlichen Geschichten einfach wegfallen. Und allein das, würde ich sagen, lohnt schon. Und ob dann im Einzelfalle die Befreiung jegliche Fetischorientierung oder jegliche Tauschfixierung oder irgendwas wegfällt, das ist mir im Moment shit egal. Weil die Verbesserung im psychosozialen Bereich und im Miteinander wäre so enorm groß, dass wir dann in Ruhe, das schließe ich an dich an, dann abwarten könnten, was dann noch passiert und wie wir das dann weiterentwickeln. Aber allein die Tatsache, dass das also riesige Teile der Gesellschaft einfach hinten runterfallen, also als Lebensperspektive, das wäre ja schon mal weg. Das alleine wird es ja schon lohnen. Martin, ist mir noch was eingefallen? Ja, also das ist nicht unmittelbar dazu, da kann Benni erst mal. Ja, mir ist nur gerade nach, was du gesagt hast, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass einem daran ja auch klar wird, also wenn man jetzt aus so einer kommunistischen Perspektive sagt, wo dann vielleicht auch dieses Koppeln von Geben und Nehmen nicht mehr da wäre, also wenn man da jetzt sozusagen schon ganz viel von wegnimmt und eben dieses Koppeln noch hat und alle möglichen Rechenmodelle und weiß ich noch, und dann immer noch so viel übrig bleibt an was es da zu verändern gibt, das zeigt irgendwie die Größe der Aufgabe. Es wird mir nur gerade so klar daran. Deswegen wollte ich nur mal sagen. Ja, Größenwahnsinn. Ja, genau. Also eine Sache scheint ja auch irgendwie relevant zu sein, so im Allgemeinen jetzt zu dem, was in der letzten halben Stunde gesagt wurde, nämlich ich hab so den Eindruck, dass Modelle, also dass Systeme, sagen wir mal, so eine Art Gleichgewichtssituation haben, also wo sie sich so einpendeln und dass das auch mit dem Kapitalismus so war und dass zum Beispiel so vor 30 Jahren, als sehr viel linker Protest auch da war, wurde zum Beispiel, oder auch aus anderen Gründen, die Konkurrenz mit dem Sozialismus, wurde der Kapitalismus dann doch vermenschlicht und ein bisschen in die soziale Richtung rübergezogen und dann ist er aber wieder zurückgekippt, nachdem diese Konkurrenz dann wegfiel und ist jetzt vielleicht schon wieder in seiner Ruheposition ungefähr. Das heißt, es scheint mir so, dass ein System so eine gewisse innere Mechanik hat und dass sich das so einpendelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man eben in die Peer-Ökonomie reinkommt, dass sich dieses Gleichgewicht sozusagen auch nach einer Weile findet. Das heißt, wenn man merkt, bestimmte Sachen sozusagen funktionieren dann so besser, dann wird sich das so rauskristallisieren und auch so durchsetzen. Das Schwierige wird sein sozusagen erstmal, und das ist eben auch die Kritik an den Tauschregen, dass sie eben nichts grundsätzlich anders sind. Also wenn man in dem grundsätzlich anderen drin sind, dann glaube ich, wird sich das relativ schnell so oder nach einer Weile so dahin einpendeln, wo man merkt, das ist einfach die Art, wie dieses System aus sich selbst heraus am besten funktioniert.